Hier in Bottrop wollen wir als leuchtendes Beispiel voranschreiten. Was wir hier erleben, ist die größte Wanderungsbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Bottrop soll die klimafreundlichste Kommune Europas werden. Was? Der Putsch, ein Hörspiel aus Bottrop von Sebastian Büttner. Regie Oliver Salkic mit Musik von den Kassierern. Hallo Freunde, ihr könnt euch sicherlich nicht daran erinnern, aber vor einiger Zeit stand unser Bottrop mal für ein paar Wochen im Zentrum der Aufmerksamkeit der gesamten Republik. Der Grund dafür war mein Kumpel Jens und seine Schnapsidee, Oberbürgermeister von Bottrop zu werden. Herein. Guten Morgen. Ich würde gerne eine Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl anmelden. Haben Sie denn schon eine Nummer gezogen? Was? Ob Sie schon eine Nummer gezogen haben? Nee, der Automat war kaputt. Na gut, dann kommen Sie einfach so rein. Was? Sie können reinkommen. Danke. Wissen Sie, ich höre leider nicht so gut. War ein Betriebsunfall. Das rechte Ohr ist wieder voll da. Nur auf dem linken, da bin ich so gut wie blind. Sie meinen taub, oder? Das auch. Aber sehen kann ich mit dem Ohr auch nichts. Verstehen Sie? Ja, ich glaube schon. Also, um eine Wählergemeinschaft in Bottrop anzumelden, benötigen Sie einen Nachweis über den Vollzug einer Gründungsveranstaltung. Ich weiß. Hier in der Mappe, da finden Sie alle Unterlagen. Alternative für Bottrop. Ist das der Name Ihrer Vereinigung? Genau, kurz AFB. Der Name von seiner Partei war natürlich nicht gerade klug gewählt. Und eine wirkliche Chance hatte der Jens auch nicht. Unser Bottrop war nämlich seit ein paar Jahren fest in den Händen vom Bediener Bott. Einer, ja, ziemlich verklemmten Ökotante, mit der Jens und ich früher zusammen in der Schule waren. Liebe Bottropperinnen und Bottropper, ein weiser Mann sagte mal, dass wir die Erde von unseren Kindern nur geborgt haben. Dies gilt natürlich auch für Bottrop. Mein Traum als Oberbürgermeisterin ist es, unsere Stadt der nächsten Generation als die umweltfreundlichste Kommune Europas zu übergeben, mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß der Welt. Dafür stehe ich. Dafür kämpfe ich und dafür werbe ich um Ihre Stimme. Die grüne Zukunft Bottrops hat einen Namen. Bott für Bottrop. Die Bott hatte unsere kleine Bergbausiedlung im Norden von Essen in den letzten Jahren ziemlich umgebaut. Hier mit Elektroautos, Biogas und dem ganzen anderen Kladderadatsch. Die Eierköppe in Bottrop fanden das natürlich super. Und einmal im Jahr gab es sogar einen Pokal für besonders klimafreundliche Bürger. Liebe Bottropperinnen und Bottropper, 5 Jahre ist es her, dass wir unsere Stadt zur Innovation City gekürt haben. Hier in Bottrop wollen wir als leuchtendes Beispiel voranschreiten und unseren CO2-Ausstoß bis 2020 halbieren. Bottrop soll die klimafreundlichste Kommune Europas werden. Und diesem Ziel sind wir in den letzten 12 Monaten wieder viele kleine Schritte näher gekommen. Deswegen würde ich als stolze Oberbürgermeisterin dieser Stadt den diesjährigen Climatic Innovation Award am liebsten allen Bottropern verleihen. Doch, das wäre wohl gegen die Spielregeln der Demokratie. Technik? Hallo? Was ist denn los? Tut mir leid, Stromausfall. Ruhrpott, Sonne, du gehst unter. Hey ho! Dabei war hier früher alles munter. Hey ho! Der Kumpel ist nach Haus gegangen, hat sich im Keller aufgehangen. Ruhrpott, Sonne, du gehst unter. Hey ho! Früher war der Himmel. Stadt und alle liebten das, weil es nirgends was Schöneres gibt. Die Zechen sind jetzt weg und auch der Lebenszweck, was haben wir unseren Püt geliebt. Ruhrpott, Sonne, du gehst unter, dabei war hier früher alles munter. Der Kumpel ist nach Haus gegangen, hat sich im Keller aufgehangen. Ruhrpott, Sonne, du gehst unter. Aber auch wenn das mit dem Ökostrom nicht immer ganz sauber lief, war die Bot so eine Art Bayern-München der Lokalpolitik. Aber mein Kumpel Jens ist ein Schalker. Und wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, kriegst du das so schnell da nicht wieder raus. Außerdem hatte der Jens mit dem Holtbrink, der damals Marketingleiter von so einer Wurstfabrik war, ein echtes Propaganda-Ass im Ärmel. Wobei der Holtbrink ja damals eigentlich in Elternzeit war. Aber das ist ein Thema für sich. Reichst du mir mal bitte den Emmentaler, Franka? Siehst du nicht, dass ich gerade genug mit Paul zu tun habe? Vielleicht musst du ihn noch mal wickeln. Wieso ich? Du bist doch in Elternzeit. Sorry. Das ist mein Chef. Guten Abend, Herr Markowitz. Das ist ja eine Überraschung. Hätten Sie gleich mal eine Stunde Zeit? Ich muss eigentlich Paul Jerome ins Bett bringen. Worum geht es denn? Unter anderem. Entschuldigung, schneller konnte ich leider nicht kommen. Die Batterie von unserem E-Auto war noch nicht aufgeladen. Na, dann setz dich doch erst mal. Dako, mach uns mal zwei Schalkebier fertig. Komm sofort. Was? Komm. Zum Wohl, die Herren. Danke, Dako. Prostata Holtbring. Ja, Prost. Was meinten Sie eigentlich eben am Telefon? Also, wegen meinem Job? Das hier kam heute mit der Post. Alternative für Bottrop. AfB? Sie haben eine Partei zur Kommunalwahl angemeldet? Genau. Aber wieso? Na, weil meine Vision von der vollautomatischen Wurstfabrik in Gefahr ist. So ein Gutachter von der Berufsgenossenschaft behauptet, das Gelände für den Neubau wäre kontaminiert. Angeblich hat Krüssentupp da in der Nachkriegszeit literweise Chemie entsorgt. Das heißt, Sie müssen sich ein neues Grundstück suchen? Ja, so einfach ist das leider nicht. Krüssentupp hat ein Gegengutachten erstellt. Und das ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Berufsgenossenschaft mit ihrem Gutachten falsch liegt. Und jetzt hängt meine Kohle so lange in der Luft, bis ein Richter entschieden hat, welcher Gutachter recht hat. Verstehe. Aber was hat das mit der Parteigründung zu tun? Mehr als Sie glauben, Holtbring. Eine Woche, nachdem ich das Bauverbot gekriegt habe, hat mir unsere Oberbumse Bott ein Kaufangebot für das Grundstück gemacht. Das ist doch gut, oder? Nee. Die wollte mir nur 120 Mille geben. Das sind 200.000 Eier weniger, als wie ich gelöhnt habe. Und wissen Sie was? Ich glaube, an der ganzen Sache ist irgendwas faul. Ich meine, warum will die Stadt plötzlich ausgerechnet mein angeblich so verseuchtes Grundstück haben? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und jetzt? Na, ganz einfach. Ich lasse mich in 9 Wochen zum OB wählen und dann hebe ich das Bauverbot wieder auf. Und was, wenn Sie die Wahl verlieren? Damit das nicht passiert, habe ich doch Sie. Ich bin doch nur der Marketingleiter Ihrer Wurstfabrik. Außerdem bin ich noch in Elternzeit. Hören Sie, Holtbring. Wenn wir uns jetzt nicht vergrößern, werden wir abgeschlachtet. Dann brauchen Sie nach Ihrer Elternzeit gar nicht mehr wiederkommen. Wenn es um seine Westwurst-KG ging, war mit dem Jens echt nicht zu spaßen. Das wusste jeder in Bottrop. Denn der Jens hatte die Fabrik von seinem Vater geerbt. Und dem hatte er fest versprochen, die Sache nicht zu vergeigen. Wobei, geerbt ist eigentlich das falsche Wort. Denn der olle Markowitz, der war gar nicht richtig tot. Der lag nur seit 12 Jahren im künstlichen Koma. Und der Jens, die treue Seele, hat ihn jeden Abend um die gleiche Zeit im städtischen Krankenhaus besucht. Guten Abend, Herr Markowitz. Guten Abend, Frau Doktor. Nach Ihnen kann man wirklich die Uhr stellen. Meinem Vater war Pünktlichkeit immer sehr wichtig. Verstehe. Wieso haben Sie den Termin mit der Krankenhausseelsorge eigentlich wieder nicht wahrgenommen? Ach, hören Sie mir doch mit den Seelenklempnern auf. Die wollen mir doch sowieso nur einreden, dass ich meinem Vater die Maschinen abstellen soll. Ja, aufgeben kam für den Jens noch nie in Frage. Das hätte die Bot eigentlich wissen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt war unsere Oberbürgermeisterin noch viel zu sehr mit der Zukunft von Bottrop beschäftigt, als dass sie sich um den Jens hätte den Kopf machen können. Wie man sich nämlich erzählte, hatte sie wohl irgend so einen Ami an der Angel, der sich auf solarbetriebene Ein-Personen-Transportmittel spezialisiert hatte. Klingt komisch, oder? Naja, so sah das auch aus, wenn man die Bot auf einem dieser Solardinger in Bottrop herumgurken sah. So faszinierend ich diese neue Mobilitätsform auch finde. Das Fahren im Stehen ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Der Schutzhelm sitzt aber etwas spack. Ja, das stimmt. Aber die nächste Generation soll ja bereits ein kleines Dach haben. Das ist vermutlich nicht die schlechteste Idee. Gerade hier in dieser Gegend. Hallo? Hallo, Betsy. Hallo, hier ist James Blankingstead von der Solar Rider Corporation. Oh, James, endlich! Ich hatte mich schon gewundert, warum ich Sie nicht bei unserem Innovation Award gesehen habe. Oh, I'd love to show up, aber ich musste leider zu unserem neuen Financial Partner in Hong Kong fliegen. Hong Kong? Das ist weit weg von Bottrop. Yes, definitely. It's on the other side of the world. Und wann können Sie nach Bottrop kommen? Wir wollten doch über Ihr Investment in unserem Solar Mobility Park sprechen. Well, yeah, naturally, natürlich. I mean, Betsy, ist der Bauplatz alles gut? Was haben Sie gesagt? James? James? Scheiße! Ja? Hallo? Guten Morgen, Herr Markowitz. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Was? Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Ich dachte nur, dass ich mich vor dem Babyschwimmen schon einmal zurückmelde. Moment, ich habe Sie im falschen Ohr. So, jetzt ist besser. Ich wollte mich nur noch einmal zu unserem Gespräch gestern zurückmelden. Franka und ich konnten uns eben beim Frühstück kurz austauschen. Und? Was hat Ihr Frauchen gesagt? Naja, also... Franka ist der Meinung, dass ich das mit der Elternzeit durchziehen sollte. Man hat ja nur einmal im Leben die Chance, seinen ersten Sohn aufwachsen zu sehen. Sie hören sich an, als würde ich Sie für die Fremdenlegion verpflichten wollen. Es geht doch nur um 9 Wochen. 9 Wochen Holt bringen. Aber wie stellen Sie sich das überhaupt vor? Sie haben doch noch nicht einmal ein politisches Programm. Mensch, Holt bringt. Als Sie nach der Markteinführung unserer Bratwurstkringel dieses Burnout-Dings hatten, da habe ich Sie auch nicht im Stich gelassen, oder? No future, das war gestern. Ah ja. Fleiß und Arbeit kommen jetzt dran. Ja, ja, ja. Talent und Leistung, das ist wichtig. Nur mit Zielen lebst du richtig. Ja, ja. Kann ich rechnen und bin kein Säufer, werde ich bestimmt Eisladensverkäufer. Bin ich flink und verspäte mich nie, dann klingt ein Job in der Systemgastronomie. Als ehrlich muss ich auf den Meister hören und darf niemals den Betriebsablauf stören. Was ich lernen sollte, muss ins Berichtsheft rein, auch in der Berufsschule muss ich pünktlich sein. Muss ich pünktlich sein? No future, das war gestern. Fleiß und Arbeit kommen jetzt dran. Ah ja, ja, ja. Talent und Leistung, das ist wichtig. Du Pisser! Nur mit Zielen lebst du richtig. Pisser! Ob ich übernommen werde, wird man später sehen. Lehre ist aber besser als ohne auf der Straße stehen. Habe ich alles gegeben und doch nichts erreicht, dann klappt sie nicht neben. Vielleicht. Guten Tag. Möchten Sie einen Organic Food Corp? Was ist denn das? Eine kleine Aufmerksamkeit von mir zur Kommunalwahl. In dem Korb finden Sie klimafreundliches Gemüse aus der Region. In meiner nächsten Amtsperiode möchte ich einen Bürgersupermarkt eröffnen, der... Hey, lass mal. War eben schon bei Meckes. Mama. Markowitz, hier. Bei den Wippen. Ah, ich hätte sie fast gar nicht erkannt mit der Mütze. Die hat Franka ausgesucht. Ist aus der Wolle von Alpakas. Sind das Säugetiere? Das sind Kleinkamele aus den Anden. Verstehe. Rotkowski kommt auch gleich noch. Rotkowski? Sie hatten doch versprochen, dass meine Mitarbeit unter uns bleibt. Wissen Sie, was los ist, wenn Franka mitbekommt, dass ich während meiner Elternzeit Sie bei Ihrem Wahlkampf unterstütze? Machen Sie sich da mal keine Sorgen, Holtbrink. Rotkowski kommt aus dem Osten. Der kann Geheimnisse für sich behalten. Außerdem brauchen wir jemanden für die Exekution. Ah, da ist er ja auch schon. Tag auch. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich habe da nicht mehr parken können. Die Stadt baut da irgend so eine Solartankstelle oder sowas. Und ich dachte immer, wer Sonne tanken will, fliegt nach Malle. der war gut. Hallo, Herr Holtbrink. Ach, schön, Sie wiederzusehen. Also, ist das Ihr Kleiner? Oh, der ist aber süß. Das ist Paul. Seltsamerweise schläft er im Kinderwagen besser als zu Hause in seinem Bett. Ja, bei dem Kleinen von meiner Schwester ist es genauso. Leider ist der Vater nicht mehr. Oh, das tut mir leid. Naja, Fernfahrer und Alkoholiker. Das passt eben einmal nicht zusammen. Hatten Sie denn schon Zeit, sich Gedanken über eine Strategie zu machen, Holtbrink? Ja, diese Grafik hier zeigt die Verteilung der Sitze im Rathaus. Da droht Grün da. Sind die Freunde von unserer Oberbumse Bott, oder? Genau. Frau Bott regiert seit der letzten Wahl mit einer absoluten Mehrheit von 59%. Für die kommende Wahl wird ihr ein ähnliches Ergebnis prognostiziert. Was? Die Olle regiert uns? Also das habe ich ja gar nicht gewusst. Da sind Sie nicht der Einzige. An der letzten Wahl haben sich bloß 49% der Wahlberechtigten beteiligt. Und ich habe schon gedacht, ich wäre der Einzige, der nicht wählen war. Leider nein. Frau Botts Klientel sind Lehrer, Professoren und höhere Beamte. Also jene Bevölkerungsgruppen, die überhaupt noch wählen gehen. Dementsprechend spielt die niedrige Wahlbeteiligung Frau Bott natürlich in die Karten. Aber dann müssen wir ja nur die 51%, die bislang nicht wählen waren, von uns überzeugen. Und zack, haben wir die Wahl gewonnen. Naja, ganz so einfach, wie sich der Jens das damals vorgestellt hat, war das natürlich nicht. Aber manchmal ist es ja besser, wenn man eine komplexe Angelegenheit, wie unsere Demokratie zum Bleistift, eher einfach betrachtet. Und darin war der Jens richtig groß. Besonders, wenn er abends bei mir am Tresen saß. Prostata. Prostata. Mensch, Peter. Echt eine Schande, dass du den Laden hier bald dicht machst. Tja, guck mal. Ey, wir sind doch beide schon über 60, Jens. Höchste Zeit, dass wir mal raus an die Sonne kommen. Oder willst du ewig hier in Bottrop bleiben? Ach, solange mein Vater hier ist, bleibe ich auch hier. Ja, aber irgendwann musst du doch wenigstens mal Urlaub machen. Hier in deiner Kneipe. Mal jeden Abend Kurzurlaub. Das reicht. Seit dem Rauchverbot ist das hier aber eine verdammt einsame Insel geworden, du. Ja, das Rauchverbot. Dagegen hättest du echt was unternehmen müssen. Hab ich doch. Ich hatte sogar, überleg mal, Raucherclub-Ausweise. Aber wenn die Leute am entscheidenden Wahltag in der Kneipe sitzen und schmöken, anstatt ihren Arsch ins Wahllokal zu bewegen, was willst du denn dann machen? Wie? Die haben auch nicht gewählt? Sag mal, wer wählt denn heute schon noch? Ich meine, beim Anti-Raucher-Gesetz wäre echt mal wichtig gewählt. Was sonst? Warte mal, wenn die Leute lieber in eine Kneipe gehen, als ins Wahllokal, muss man seine Wähler doch einfach nur in der Kneipe wählen lassen. Kapierste? Das ist wie mit dem Berg und diesem Propheten. Nee, kapier ich nicht. Dann erklär ich dir das später, Peter. Wo willst du denn hin, Jens? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Wir befinden uns hier vor Peters Eck, einer typischen Ruhrgebietskneipe. Doch seit sich der Geschäftsführer der Westfurs KG, Jens Markowitz, entschlossen hat, in den Bottropper Kommunalwahlkampf einzusteigen, ist hier nichts mehr, wie es war. Denn Jens Markowitz hat den Bürgern seiner Stadt ein ungewöhnliches Angebot gemacht. Wer seiner Wählergemeinschaft, der AfB, die Stimme gibt und dies mit einer Kopie seiner Briefwahlunterlagen bestätigen kann, erhält einen Tag lang Freibier und Currywurst in Peters Eck. Herr Markowitz, wie kommt man auf so eine Idee? Was? Wie man auf so eine Idee kommt, wollte ich wissen. Ach so, sehen Sie, Ich habe als Unternehmer gelernt, dass man auf dem Weg zum Kunden keine Umwege machen sollte. Mit unserer Freibier-Aktion wollen wir den Leuten die Freude an der Politik zurückgeben, die sich schon lange nicht mehr für Politik interessieren. Glauben Sie nicht, dass man Ihre Aktion auch so verstehen könnte, dass Sie sich mit Freibier Stimmen kaufen? Ach, am Ende des Tages macht jede politische Vereinigung den Wählern im Wahlkampf Versprechungen. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien lösen wir unsere Versprechen allerdings wirklich ein. Und zwar schon vor der Wahl. Ich finde das eine super Aktion. Endlich lohnt sich das mit der Demokratie auch mal für uns einfache Bürger. Jolle Bott hat mir neulich so ein verschrumpeltes Gemüse angeboten. Da ist das Angebot hier natürlich viel attraktiver. Über 9.900 Stimmen haben wir jetzt schon geholt, Vater. Wenn das in den nächsten 5 Wochen so weitergeht, dann hau ich die Oberbumse aus dem Amt. Guten Abend, Jens. Hab ich mir doch gedacht, dass ich dich hier finde. Oh, die Frau Oberbürgermeisterin. Mein Vater und ich, wir hatten gerade noch von Ihnen gesprochen. Ich hoffe nur Gutes. Wieso siehst du mich überhaupt? Du, sag ich nur, zu Freunden und Verwandten. Ach, Jens, wir sind doch zusammen zur Schule gegangen. Ich war 3 Klassen über dir. Jetzt hast du eben doch du gesagt. Ich meinte es aber wie ein Sie. Und jetzt mal Schluss mit dem Getue. Du tauchst doch hier bloß auf, weil dir klar geworden ist, wie dumm es von dir war, dass du mir mein Grundstück abziehen wolltest. Wir wollten es kaufen, Jens. Ich habe auch heute Morgen noch einmal mit dem Kämmerer gesprochen. Wir wären bereit, unser Angebot auf 190.000 zu erhöhen. Mehr gibt unser Haushalt leider nicht her. Das ist schade, denn weniger als 320 Mille werde ich niemals akzeptieren. Und ehrlich gesagt, ich will das Scheißgeld auch nicht. Ich will meine neue Wurstfabrik. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sogar Bürgermeister. Du glaubst doch nicht, dass du mit dieser Freibieraktion durchkommst. Was? Du hast mir doch nicht ohne Grund gerade ein besseres Angebot gemacht. Jens, jetzt sieh doch mal der Realität ins Auge. Die Zeiten haben sich geändert. Bottrop braucht keine gigantomanische Billigfleischfabrik. Diese Stadt muss nach vorne gehen. Und wo vorne ist, bestimmst du und ein paar Eierköpfe, die dich gewählt haben, oder was? Du und dein Vater, ihr habt doch haufenweise Geld verdient. Wozu willst du denn noch weiter die ganzen armen Tiere abschlachten? Ich meine, gründe doch eine Stiftung. Fahr in Urlaub. Pass mal auf, Bettina. Mein Vater hat das Wohlergehen von seiner Firma nicht in meine Hände gelegt, weil ich so ein Hans Kuck in die Luft bin, der seine Nase dahin hält, wo gerade der Wind herkommt. Mag sein, dass ihr Ökotanten glaubt, dass Salat besser für die Menschheit ist als Bratwurst. Aber deswegen stellen wir noch lange nicht unsere Maschinen ab. Radio Bottrop präsentiert Parteien zur Wahl. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute heißt es wieder Parteien zur Wahl. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Lokalpolitiker unserer Stadt vor, um Ihnen als Wähler für die Kommunalwahl Orientierung zu geben. Und heute beginnen wir direkt mit der Wahlsiegerin der letzten Wahl. Herzlich willkommen, Frau Oberbürgermeisterin. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Mücke. Frau Oberbürgermeisterin, bei der letzten Kommunalwahl wurden Sie zur ersten Frau an der Spitze unserer Stadt gewählt. Das ist richtig. Ich bin die erste Oberbürgermeisterin. Und um herauszufinden, ob das erste in Bottrops immer noch in ist, haben wir die Bürger auf der Straße gefragt, wie sie Bettina Botts erste Amtszeit beurteilen. So, immer, die Bott, ne? Die hat echt eine Menge auf die Beine gestellt, ne? Und gerade ich als Gehbehinderter freue mich natürlich super über zusätzliche Busse im Nahverkehr. Ist aber echt nur schade, ne? Dass die Elektromotoren einfach permanent ausfallen. Ich finde das klasse, dass wir in Bottrop den CO2-Ausstoß halbieren wollen. Ich mache auch mit und habe meinen alten Lockenstab gegen so einen neumodischen Solarbetriebenen ausgetauscht. Die Bott geht uns am Arsch vorbei. Genau, die Bott. Die juckt uns doch gar nicht. Frau Bott, ja. Sie können sich sicher denken, wo wir die letzten O-Töne aufgezeichnet haben. Wie stehen Sie nicht als Wahlkämpferin, sondern als Mensch gefragt? Zu dem Wahlkampf der Alternative für Bottrop. Oh, ich unterscheide da nicht zwischen meiner offiziellen und meiner privaten Meinung. Offen gesprochen, ich finde es abscheulich, wie die AfB unsere demokratischen Grundwerte mit den Füßen tritt und versucht, Menschen mit ein paar Litern Freibier zu instrumentalisieren. Können Sie das konkretisieren? Na, natürlich. Die AfB ist der verlängerte Arm eines Großschlechters, der täglich hunderte Kühe, Schweine, Hühner oder Schafe exekutiert. Und der nun mit primitivster Menschenfischerei die Uhren in unserer Stadt zurückdrehen will. Ja. Deswegen fordere ich alle Demokraten, Umweltschützer und natürlich auch die Vegetarier dieser Stadt dazu auf, wählen zu gehen und dem Bottrop-unwürdigen Freibiertheater ein Ende zu bereiten. Freunde, ihr könnt euch sicher vorstellen, was nach diesem Radiointerview bei Fatzebuck los war. Ganz Öko-Deutschland fing plötzlich an, gegen den Jens zu twittern. In Berlin gab es sogar eine Online-Petition. Aber der Jens, der hat das gar nicht mitbekommen. Der hatte ja damals noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit mir momentan. Und so führe ich nur einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Hey, psst. Hier, hier drüben, Herr Markowitz. Ah. Mit so einer Reisschüssel wollen Sie in die Waschanlage? Hätten Sie bei der letzten Gehaltsverhandlung doch mal was gesagt? Wir fahren das Auto nicht, weil wir Geldprobleme haben, sondern weil es einen Elektromotor hat. Wieso fahren wir überhaupt zusammen durch eine Waschstraße? Weil Franka heute Homeoffice hat. Und ich ihr gesagt habe, dass ich den Wagen kurz wasche, bevor ich Paul Jerome von seiner Oma abhole. Und was habe ich damit zu tun? Ich wollte mit Ihnen über Ihren Wahlkampf sprechen. Es gibt da nämlich ein Problem. Was? Wir haben doch schon ein paar tausend Briefwähler im Sack. Wenn wir die nächsten Tage so weitermachen, dann... Dann werden Sie verlieren. Die anderen Parteien im Stadtrat haben eben bekannt gegeben, dass sie ihre Kandidaten zurückgezogen haben. Um Frau Botts Position gegen ihren demokratiefeindlichen Wahlkampf zu stärken. Was? Sie gelten als Feind der Demokratie! Demonstranten sind heute dem Aufruf der demokratischen Parteien Bottrops gefolgt. Ein Zeichen gegen den Freibier-Wahlkampf von Jens Markowitz zu setzen. In der spontan einberufenen Kundgebung bilden die Demonstranten eine Menschenkette um das sogenannte Wahllokal der Alternative für Bottrop. Wir können unseren Mitbürgern natürlich nicht verbieten, in diese Kneipe zu gehen. Aber wir können ihnen zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Ich sag doch, Brokkoli war ausverkauft, Franka. Außerdem ist Paul Jerome gerade eingeschlafen. Ich lauf bestimmt jetzt nicht noch bis ans andere Ende der Stadt. Aber wie willst du denn heute Abend deine Brokkoli-Frischkäsesuppe machen? Was ist denn das überhaupt für ein Krach bei dir? Was? Was ist das für ein Krach ist? Nichts Wichtiges. Ich besorg dann jetzt mal den Brokkoli. Ich dachte, die ist ausverkauft. Mir fällt schon was ein. Bis später. Schatz. Straßenfeger. Oh. Na, guck mal an. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Holtbrink. Herr Rutkowski, ich wusste gar nicht, dass Sie das Obdachlosenmagazin verkaufen. Ja, mache ich schon seit, oh mein Gott, ungefähr 20 Jahren ungefähr, ja. Natürlich ehrenamtlich, nicht wahr? Hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie so sozial engagiert sind. Na ja, wissen Sie, ich habe nach der Wende ein paar krumme Dinger gedreht. Na ja, und nach meiner Entlassung aus dem Knast, da stand ich natürlich erstmal auf der Straße. Hatte ich das nie erzählt? Nee, hatten Sie nicht. Ja, Herr Markowitz war der Einzige, der mir damals eine Chance gegeben hat. Verstehen Sie? Holtbrink, was gibt's? Ich überprüfe gerade die neue Lieferung. Herr Markowitz, ich weiß jetzt, wie wir die Stimmung gegen Sie wieder drehen können. Wir müssen den Schwerpunkt auf Ihre soziale Ader legen. Was für eine Ader? Rotkowski hat mir eben in der Stadt erzählt, dass Sie ihn vor ein paar Jahren von der Straße geholt haben. Na ja, den Job an der Schweineschlachtbank wollte halt sonst keiner machen. Vielleicht können Sie ja noch mehr Obdachlose einstellen. Oder noch besser, Sie verkaufen das Freibier, das Sie noch haben, für einen wohltätigen Zweck. Verstehen Sie? Sie müssen sich der Stadt von Ihrer menschlichen Seite präsentieren. Mit dieser Analyse hatte der Holtbrink natürlich recht. Und der Jens hat dann auch wohl direkt eingesehen. Denn schon wenige Minuten nach dem Telefonat mit seinem Marketingleiter stand er direkt wieder vor meinem Tresen und war aufgekratzt wie ein Flamingo beim Paarungstanz. Freibier saufen, Markowitz. Gut, dass ich auf dem linken Ohr so gut wie nichts mehr höre. Machst du mir einen Pilz fertig? Tja, ist dann genügend da. Außer dir ist heute nämlich noch keiner reingekommen. Egal. Für die restlichen Stimmen brauche ich Bottrop nicht mehr. Prostata. Danke. Holtbrink hat mich da auf eine super Idee gebracht. Wir melden Obdachlose aus ganz Deutschland als Bürger in Bottrop an. Und dann gebe ich denen Freibier, damit die mich wählen. Sag mal, Jens, hast du Crack geraucht? Nee, das habe ich im Internet nachgelesen. Jeder EU-Bürger, der sich bis zu 3 Wochen vor der Wahl in Bottrop anmeldet, ist wahlberechtigt. Wir haben also noch 7 Tage Zeit. Ja, und wie viele von denen willst du nach Bottrop holen? 71.000. So viele? Das wäre die absolute Mehrheit. Außerdem sind das gar nicht so viele. In Woodstock waren damals sogar 400.000 Penner. Was wir hier erleben, meine Damen und Herren, ist die größte Wanderungsbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Tausende Obdachlosen und Alkoholiker aus allen Winkeln des Landes haben sich in Richtung Bottrop aufgemacht, um wählen zu gehen. Sie kommen per Anhalter, sie kommen mit S-Bahn, ja sogar zu Fuß. Und viele schieben Einkaufswagen mit ihren wenigen Habseligkeiten vor sich her. Ich war bisher eigentlich eher in München unterwegs. Aber das hier, das ist das Paradies. Am liebsten würde ich mich hier totsaufen, wa? Weil sowas erlebt man ja sowieso nicht wieder, wa? Ihr Ziel ist ein erst kürzlich durch die Berufsgenossenschaft für kontaminiert erklärtes Areal im Norden der Stadt, das der Wurstfabrikant Jens Markowitz in einen ballermannartigen Festivalzeltplatz verwandelt hat. In den nächsten Tagen wird hier nicht nur rund um die Uhr Freibier ausgeschenkt. Die Neubottropper dürfen sich auch über Auftritte deutschlandweit bekannter Schlagerstars freuen. Sitter da. Eifer, blitz nochmal. Ist das reiner Alkohol? Das ist eine Spezialmischung aus Peters Kräutergarten. Holtbrink, was macht die Kunst? Guten Abend. Ich habe eben im Fernsehen den Bericht über Ihre neue Wahlkampfaktion gesehen. Wie kommt es, dass ich Ihnen Charity vorschlage und Sie dann so etwas draus machen? Ist doch genial. Heute haben wir schon 20.000 Penner eingescheckt. Wenn das so weitergeht, haben wir die absolute Mehrheit Ende der Woche im Sack. Haben Sie auch mal an die Folgen für Bottrop gedacht? Was für Folgen? Ist, wenn das Bier alle ist, ja, das Schlimmste. Das Bier alle ist. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was begann wie ein harmloser Schildbürgerstreich, entwickelt sich mehr und mehr zu einem handfesten Problem für Behörden und Ordnungskräfte. Seit der Wurstfabrikant Jens Markowitz Anfang der letzten Woche Obdachlose dazu aufgerufen hat, nach Bottrop zu ziehen, sind über 70.000 Menschen seinem Ruf gefolgt. Für Jens Markowitz bedeutet dieser Schachzug, dass er die absolute Mehrheit in Bottrop schon vor dem eigentlichen Wahltag sicher hat. Doch die meisten seiner Wähler sind stark alkoholisiert. Dadurch kommt es immer häufiger zu Konflikten zwischen der Altbevölkerung und den neuen Bottropern. Ein Bericht von Gisela Geisel. Die Bottropper Altbevölkerung ist empört und bei der Polizei stehen die Telefone seit Tagen nicht mehr still. Doch wirklich helfen können die Ordnungshüter nicht. Wir können den Neubürgern natürlich nicht verbieten, Alkohol zu konsumieren. Gegen Ordnungswidrigkeiten allerdings, wie öffentliches Urinieren, gehen wir natürlich vor. Sie müssen sich auch vor Augen führen, dass wir als Polizei strukturell einfach nicht auf einen plötzlichen Bevölkerungsanstieg in diesen Dimensionen vorbereitet sind. Ich kann schon verstehen, dass die Leute ein bisschen wütend sind. Aber das wird sich schon einspielen, wenn wir erstmal an der Macht sind. Wir haben nämlich ein gutes Team. Neben meinem Chef ist ja auch der Holtbring dabei. Der, ja, das ist ein echter, ausgebuffter Politprofi. Oh mein Gott, ich bin ein Depp. Nein, können Sie den letzten Teil rausstreichen? Sag doch, einfach hinlegen bringt nichts. Aber ich kann ihn doch auch nicht den ganzen Abend auf dem Arm halten. Halt ihn ganz ruhig. Jetzt komm schon, Paulchen. Mama und Papa brauchen auch mal ein bisschen Ruhe. Ich glaube, es hat geklappt. Ja? Wir müssen uns dringend unterhalten, Herr Markowitz. Woher wissen Ihre politischen Gegner, dass ich an Ihrem Wahlkampf beteiligt bin? Jetzt kommen Sie doch erstmal runter. Holtbrink, was ist denn los? Der Mob ist los. Die haben eben einen scheiß Stein durch unser Schlafzimmerfenster geworfen. Wissen Sie, wie wütend Franka jetzt ist? Sie hatten mir ihr Ehrenwort gegeben, dass mein Mitwirken an Ihrem Wahlkampf geheim bleibt. Ich habe auch niemandem was gesagt. Außerdem ist das doch alles halb so wild. Ich meine, in ein paar Tagen bin ich eh Bürgermeister. Aber nur auf dem Papier. Die Leute sind sauwütend, weil Ihre Penner die ganze Innenstadt verwüsten. Es tut mir leid, aber ich muss Sie auffordern, diesen Wahlkampf zu beenden. Hören Sie, Holtbrink. Ich weiß nicht, was Sie zu einem solchen Weichei gemacht hat. Aber ich werde die Firma meines Vaters ganz bestimmt nicht aufgeben, weil da draußen so ein paar Jammerlappen Transparente bemalt haben. Hier geht es schließlich um alles. Ist gut, Paulchen. Wirklich, alles ist gut. Wissen Sie, Herr Markowitz? Ich hatte während meines Studiums immer davon geträumt, im Silicon Valley zu arbeiten. Meine Mutter meinte jedoch, ich sollte lieber was Solides machen. Deswegen bin ich bei Ihnen gelandet. Seitdem entwickle ich Reklamstrategien. Für Wurst. Ob mich das erfüllt? Nein, nein, nein. Das hat es nie getan. Aber wenn man einmal nach Wurst riecht, kommt man schwer irgendwo anders unter. Und jetzt rieche ich nicht nur nach Wurst. Ich stinke auch noch nach einer Bürgerbewegung, die sich in meiner Heimatstadt an die Macht putschen will, um eine vollautomatische Riesenfleischfabrik zu eröffnen. Ich glaube, es ist höchste Zeit zu duschen und irgendwo anders ganz neu anzufangen. Auf Wiedersehen, Herr Markowitz. Und weiterhin guten Appetit. Jetzt warten Sie doch. Herr Holtbring! Rotkowski, was gibt's? Hey, hier ist irgend so ein Typ vom Ordnungsamt. Ach, Scheiße. Ich komme. Das Leben ist ein Handschuh, ein unsichtbarer Handschuh. Das Leben ist ein Handschuh, der gar nicht existiert. Hey, man ist der Weg dann wieder nicht, das ist des Lebens Lauf. Du denkst, du kannst ihn sehen, doch dann löst er sich auf. Was wollen Sie denn von mir, was nicht bis morgen warten kann? Guten Abend, Schmidt vom Ordnungsamt. Ich würde gerne Ihre Ausschankgenehmigung sehen. Sowie die Genehmigung für die Sondernutzung Ihres Geländes für den Festivalbetrieb. Das ist kein Festival, das ist mein Grundstück. Das sieht der Gesetzgeber etwas anders, Herr Markowitz. Im Übrigen muss ich Ihnen leider mitteilen, dass es die nordrhein-westfälischen Meldegesetze nicht erlauben, dass Sie Ihre sogenannten Wähler auf einem stillgelegten Industriegelände angemeldet haben. Die bereits abgegebenen Briefwahlstimmen werden dementsprechend für ungültig erklärt. Was? Stellungnahme. Rabot, Jens Markowitz war bislang zu keiner Stellungnahme zu erreichen. Glauben Sie, dass er seine Kandidatur zurückzieht? Es steht mir natürlich nicht zu, für Herrn Markowitz zu sprechen. Aber ich würde ihm diesen Schritt durchaus nahelegen. Und stimmen die Gerüchte, dass sich ein amerikanischer Investor für das Gelände interessiert, auf dem Herr Markowitz die Obdachlosen untergebracht hat? Diese Gerüchte sind, und das kann ich Ihnen mit dem heutigen Tag bestätigen, wahr. Die Solar Rider Corporation hat vor, in Bottrop ihre erste Produktionsstätte auf europäischem Boden zu eröffnen. Wir im Rathaus hoffen daher alle sehr, dass Herr Markowitz uns, nach all dem, was er in Bottrop angerichtet hat, das Gelände verkauft, um Platz für die Zukunft unserer Stadt zu schaffen. Hört mal, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Jens nach diesem fiesen Schachzug von der Bott so richtig down war. Ich meine, schließlich hatte er seinem Vater sein Ehrenwort gegeben, die Westwurst KG nicht in den Sand zu setzen. Und jetzt war plötzlich Polen offen. Aber nachdem er eine Weile in meinem Kräuterschnaps gebadet hatte, hat sich der Jens dann doch getraut, seinem Vater alles zu erklären. Es tut mir leid, Vater. Ich hab versagt. Die Oberbumse hat uns ausgetrickst. Jetzt können wir den Neubau endgültig vergessen. Vater? Vater? Was ist los? Vater! Hilfe! Hey! Wir brauchen dringend einen Arzt! Dieses Salat ist wunderbar. Das ist Bio-Chicorée aus der Region. Der Anbauort liegt nur 10 Minuten von Ihrer zukünftigen Europazentrale entfernt, James. Fantastisch. Betsy, you really did a great job. Naja, angesichts tausender neuer Arbeitsplätze hängt man sich ja gern mal rein, James. Werden Sie Ihre Fabrik eigentlich auch ausschließlich mit Solarenergie betreiben? Was für eine Fabrik? Nee, Sie brauchen doch eine Fabrik, um die Solar Rider zu bauen. Oder nicht? Oh, ja, klar. In some years, I mean. Aber erst müssen wir einen Weg finden, einen solar-driven Motor zu bauen. That's why we need the German Fördergelder. Aber Bettina und ich sind doch bereits auf Solar-Ridern unterwegs. Das sind nur Design-Studies, Manfred. Das ist ein normal Motor inside, von einem Rasenmäher. Hat dir deine Bettina nicht erzählt? Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich kenne dich überhaupt nicht, Bettina. Wieso hast du mir nie gesagt, dass diese angeblichen Solarfahrzeuge in Wirklichkeit umdesignte Rasenmäher sind? Ach Manfred, das ist bloß die Beta-Version. Stell dir doch nur mal vor, was es für Bottrop bedeutet, wenn James hier in Bottrop den Durchbruch schafft. Und was, wenn er es nicht schafft? Mensch, jetzt sei doch nicht so naiv, Männer. Blenkingston liefert uns das perfekte Argument, um Markowitz dämliche Neubaupläne zu stoppen. Oder willst du, dass hier eines Tages 10.000 schlachtreife Rinder rumstehen und mit ihrem Rumgefurze unsere Klimaziele gefährden? Bei dieser Fabrik geht es ja nicht nur um Wurst. Es geht auch um Aufzucht. Das musste ich doch verhindern. Jetzt verstehe ich, Bettina. Hier geht es bloß darum, die erste Oberbürgermeisterin zu sein, die ihren CO2-Ausstoß halbiert hat. Ja, und dann können wir endlich raus hier. Nach Brüssel oder Berlin, in die große Politik. Ich bin Klimawissenschaftler, Bettina. Und ich bin über 60. Ich will einfach nur nach Hause. Nach Freiburg. Wo fährst du denn hin? Manfred! Du holst dir doch bloß eine Erkältung! Herr Markowitz? Herr Markowitz? Herr Markowitz, Rotkowski hat mich angerufen. Er meinte, Sie wären... Können Sie mich überhaupt hören? Moment, mein Hörgerät ist noch im Schlafmodus. So, jetzt bin ich wieder auf Empfang. Ich hatte schon gedacht, dass Sie... Dass ich so ende wie mein Vater? Nee, so weit ist es noch nicht. Ich brauchte nur mal ein bisschen Ruhe. War ein bisschen viel die letzten Tage. Das ist gut. Wobei mir das mit Ihrem Vater natürlich sehr leid tut. Tja, der Alte ist jetzt endgültig über den Jordan. Aber wissen Sie, was mir in den letzten Stunden irgendwie klar geworden ist? Im Prinzip ist mein Vater schon 12 Jahre weg. Ich habe einfach nur immer die Scheißmaschinen weiterlaufen lassen. Ich bin auch nicht gut mit Abschieden. Haben Sie mir deshalb noch keine schriftliche Kündigung geschickt? Ehrlich gesagt wollte ich das heute machen. Aber als ich gehört habe... Nur weil ich umkippe, müssen Sie nicht auf der Stelle stehen bleiben. So ein Leben geht schneller vorbei, als wir Schweine schlachten. Holtbring, haben Sie eigentlich auch so einen Hunger wie ich? Dürfen Sie denn das Krankenhaus überhaupt verlassen? Ich habe hier in dem Laden schon genug Zeit verplempert. Höchste Eisenbahn, dass ich mal raus an der Sonne komme. Worauf haben Sie denn Appetit? Keine Ahnung. Irgendwas Neues. Scheiße. Was war das? Da vorne liegt was. Das ist doch einer von diesen Solardingern. Scheiße. Mit denen die Bock immer rumgurkt. Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich habe die Bürgermeisterin nicht überfahren. Was meinen Sie, wie das aussieht? Und ausgerechnet wir. Eine Nacht vor der Wahl. Keine Sorge. Meine Frau ist noch am Leben. Sie sind nur über meinen sogenannten Solarreiter gerollt. Schon verrückt, dass ausgerechnet Sie das Scheißteil platt machen. Ich glaube, wir bringen Sie besser nach Hause, Professor. Nee, danke. Ich bleib lieber hier. Aber hier draußen holen Sie sich doch ins Rot. Sie dürfen Bettina morgen nicht gewinnen lassen. Wie meinen Sie das? Tja, schon verrückt, wie die Dinge manchmal laufen, oder? Ich meine, die Bot, die hat eigentlich alles richtig gemacht. Aber woran kopflastige Eierköpfe wie unsere Öko-Tante oft nicht denken, ist, dass unser Leben eigentlich auf ziemlich blöde Zufälle basiert. Und komischerweise ist dieser Zufall fast immer auf der Seite vom Jens. Kombiniert mit seinem Improvisationstalent entsteht auf diese Weise manchmal sogar etwas wie ein richtig guter Plan. Manfred, bist du das? Nee, falsch geraten. Hier ist dein Schulfreund Jens. Aber wie du an der Handynummer erkennen kannst, ist dein Männer auch hier. Nur nicht ganz freiwillig. Wie meinst du das? Das sagt dir dein Männer am besten selbst. Markowitz und seine AfB haben mich überwältigt und in ein Schlachthaus verschleppt. Wie? Aber... Hast du es jetzt kapiert? Bist du jetzt völlig übergeschnappt, Jens? Was willst du von mir? Nur ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ich will, dass du heute nach der Wahl zurücktrittst und Neuwahlen ausrufst. Und sonst tötest du meinen Mann, oder wie? Merkst du eigentlich, in was für eine Lage du dich da gerade bringst? Ich lass mich doch von dir nicht erpressen. Ich bin die Oberbürgermeisterin von Bottrop. Ich hab die Privatnummer von unserem Polizeipräsidenten. Und ich hab deinen Männer hier so lange mit blutigen Innereien aus meinem Schlachthaus vollgestopft, bis der Arme mir endlich mit der Wahrheit rausgerückt ist. Was für eine Wahrheit? Zum Beispiel darüber, wer die Berufsgenossenschaft mit einer Baugenehmigung für eine Tiefgarage bestochen hat, damit sie auf meinem Grundstück diese Kontaminierungsscheiße feststellt. Naja, und dann habe ich noch ein bisschen über diese Solar Rider Corporation recherchiert. Du weißt schon, diese Luftnummer, für die du den Bottropern ihre Steuergelder für verschleudern willst. Du bist ein Arschloch, Jens. Ich konnte dich schon früher in der Schule nie leiden. Da willst du also keine Stiftung mehr mit mir gründen? Was für eine Stiftung? Das erkläre ich dir nach deinem Rücktritt. Wie ihr euch sicher denken könnt, hat der Jens dem Professor natürlich gar nichts angetan, sondern ihm bloß ein lecker Schnitzel gebraten. Aber manchmal muss man die Wahrheit eben ein bisschen biegen, damit am Ende alles gut wird. Naja, und so ist das dann ja auch in Bottrop gelaufen. Mit Christine Langner und Christian Pfeffer. Kommunalwahl. Heute wurde in Bottrop die amtierende Oberbürgermeisterin Bettina Bott in ihrem Amt bestätigt. Zur Überraschung aller trat Bettina Bott jedoch direkt nach ihrer Wiederwahl von allen Ämtern zurück. Die Einzelheiten. Bettina Bott galt vor der Wahl als klare Favoritin und konnte wie erwartet die Mehrheit der Wähler für sich gewinnen. Doch in der Pressekonferenz nach ihrem Wahlsieg gab Bettina Bott bekannt, für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen und schlug Neuwahlen vor. Jens Markowitz, der von Bettina Bott klar auf den zweiten Platz verwiesen wurde, gab heute bekannt, zusammen mit Bettina Bott eine Stiftung gründen zu wollen. Ziel der Stiftung sei es, die Ansiedlung von Unternehmen in Bottrop zu fördern, die sowohl den hohen Klimazielen der Stadt gerecht werden, als auch jungen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Um der Stadt Bottrop die Ansiedlung solcher Unternehmen zu ermöglichen, stellt die Stiftung der Stadt Bottrop das ehemalige Krüssen-Tupp-Gelände zur Verfügung, auf dem Jens Markowitz zuletzt 70.000 Obdachlose beherbergt hatte. Zum Geschäftsführer der Stiftung wurde Stefan Holtbrink berufen, der zuvor als Marketingmanager in der Westwurst KG tätig gewesen war. Mit der Bott-Markowitz-Stiftung werden wir die Innovation City-Initiative auf ein neues Level heben. Dazu werden wir eine Vielzahl an klima- und familienfreundlichen Arbeitsplätzen in dieser Stadt schaffen. Welche Kandidaten die Parteien den Bürgern für die alsbald anstehenden Neuwahlen präsentieren werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass die AfB nicht mehr zur Wahl antreten wird. Ich fliege jetzt erstmal zu diesen Al-Capanas. Das sind so Esel aus den Anden. Tschüssikowski! Bettina Bott war bis zum heutigen Tag für keine Stellungnahme mehr zu erreichen. Gerüchten zufolge hält sie sich in Freiburg auf. Der Putsch, ein Hörspiel aus Bottrop von Sebastian Büttner. Regie Oliver Salkitsch mit Musik von den Kassierern. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Salis. Mischung und Sounddesign Dario Albiet. Besetzung Jens Markowitz, Wolfgang Wendland, Stefan Holtbrink, Patrick Joswig, Bettina Bott, Dagmar Geppert, Professor Manfred Bott, Rolf Berg, James Blankenston, Tom Zahner, Rotkowski, Uwe Schmieder, Franka Holtbrink, Friederike Linke, Peter Schmitz, Stefan Schleb, Erika Badun, Dorothea Förtsch.